du mich liebst, ist der Tag wieder Leben für mich. Weil du mich brauchst, ist die Nacht wieder Lieben für mich. Was du mir gibst, hab ich niemals zu träumen gewagt. Du hast in mir ein erloschenes Feuer entfacht. Dich zu lieben, dich berühren, mein Verlangen, dich zu spüren. Deine Wärme, deine Nähe, weckt die Sehnsucht in mir auf ein Leben mit dir. Du bist die Frau, die jedes Lächeln, jede Zärtlichkeit an mich verschenkt. Du bist die Frau, die alles gibt, was man Liebe nennt. Du liegst bei mir und ich atme den Duft deiner Haut. Und jeder Schlag deines Herzens ist mir so vertraut. Lässt mich sagen, was ich jede Frau sonst verschwieg. Du gibst dem Himmel die wärmende Sonne zurück. Dich zu lieben, dich berühren, mein Verlangen, dich zu spüren. Deine Wärme, deine Nähe, weckt die Sehnsucht in mir. Leben mit dir. Du bist die Frau, die jedes Lächeln, jede Zärtlichkeit an mich verschenkt. Du bist die Frau, die alles gibt, was man Liebe nennt. Nicht.